Ach so, das wären nun Sie, sagte der Hofrat, fasste Hans Castorp mit seiner riesigen Hand am Oberarm, rückte ihn von sich und betrachtete ihn scharf. Nicht ins Gesicht blickte er ihm, wie man einen Menschen ansieht, sondern auf den Körper, drehte ihn um, wie man einen Körper umdreht, und betrachtete auch seinen Rücken. Hm, sagte er, na, wollen wir sehen, wie Sie sich anspielen. Und wie vorhin begann er sein Klopfen. Er klopfte überall, wo er es bei Joachim Ziemsen getan, und kehrte zu verschiedenen Stellen mehrmals zurück. Längere Zeit klopfte er abwechselnd und zu Vergleichszwecken links oben beim Schlüsselbein und etwas weiter unten. »Hören Sie?« fragte er dabei zu Dr. Krokowski hinüber. Und Dr. Krokowski, 5 Schritte entfernt am Schreibtisch sitzend, bekundete durch eine Kopfneigung, dass er höre. Ernst senkte er das Kinn auf die Brust, sodass sein Bart eingedrückt wurde und die Spitzen sich aufwärts bogen. »Tief atmen! Husten!« kommandierte der Hofrat, der nun das Hörrohr wieder zur Hand genommen. Und Hans Castorp arbeitete schwer, wohl 8 oder 10 Minuten lang, während der Hofrat ihn abhorchte. Er sprach kein Wort dabei, setzte das Hörrohr nur dahin und dorthin und horchte namentlich und wiederholt an den Punkten, wo er vorhin schon mit Klopfen verweilt hatte. Dann schob er das Instrument unter den Arm, legte die Hände auf den Rücken und blickte zwischen sich und Hans Castorp auf den Fußboden nieder. »Tja, Castorp«, sagte er, und es geschah zum ersten Mal, dass er den jungen Mann einfach mit Nachnamen nannte. »Die Sache verhält sich so präterpropter, wie ich sie mir schon immer gedacht hatte. Ich habe sie auf dem Strich gehabt, Castorp. Nun kann ich's Ihnen ja sagen. Von vornherein, schon seit ich zuerst die unverdiente Auszeichnung hatte, Sie kennenzulernen, und ziemlich sicher vermutet, dass Sie im Stillen ein Hiesiger wären und das auch noch einsehen würden, wie schon so mancher, der zum Spaß hier heraufkam und sich mit erhobener Nase umsah und eines Tages erfuhr, dass er gut täte und nicht bloß gut täte, bitte mich wohl zu verstehen, hier ganz ohne unbeteiligte Neugiersallüre eine etwas ausgiebigere Station zu machen.« Hans Castorp hatte sich verfärbt. Und Joachim, im Begriffe, sich die Hosenträger zu knöpfen, hielt inne, wie er da eben stand, und lauschte. »Sie haben da einen so netten, sympathischen Vetter«, fuhr der Hofrat fort, indem er mit dem Kopfe nach Joachims Seite deutete und sich dabei auf Fußballen und Absätzen schaukelte, »der ja nun hoffentlich bald wird sagen können, dass er einmal krank gewesen ist. Aber wenn wir so weit sind, so wird er doch eben immer noch früher einmal krank gewesen sein, Ihr Herr rechter Vetter. Und das wirft a priori, wie der Denker sagt, so ein gewisses Licht auch auf Sie, lieber Castorp.« »Er ist aber nur ein Stiefvetter von mir, Herr Hofrat.« »Nanu, nanu, Sie werden doch Ihren Cousin nicht verleugnen wollen. Stief oder nicht, er bleibt doch immer ein Blutsverwandter. Von welcher Seite denn?« »Von mütterlicher, Herr Hofrat. Er ist der Sohn einer Stief, und Ihre Frau Mama ist vergnügt?« »Nein, sie ist tot. Sie starb, als ich noch klein war.« »Oh, warum denn?« »An einem Blutpfropf, Herr Hofrat.« »Blutpfropf? Na, es ist ja schon lange her. Und Ihr Herr Vater, der ist an einer Lungenentzündung gestorben«, sagte Hans Castorp. »Und mein Großvater auch«, setzte er hinzu. »So, der auch. Na, so viel von Ihren Vorfahren. Was nun Sie betrifft, so waren Sie ja wohl immer ziemlich bleichsüchtig, nicht? Aber müde wurden Sie gar nicht leicht bei körperlicher und geistiger Arbeit.« »Doch? Und haben viel Herzklopfen. Neuerdings erst schön. Und außerdem liegt ja offenbar eine lebhafte Neigung zu Katarren der Luftwege vor. Wissen Sie, dass Sie früher schon krank waren?« »Ich?« »Ja. Ich habe Sie persönlich im Auge. Hören Sie den Unterschied?« Und der Hofrat klopfte abwechselnd links oben an der Brust und etwas weiter unten. »Da klingt es etwas dumpfer als hier«, sagte Hans Castorp. »Sehr gut. Sie sollten Spezialist werden. Das ist also eine Dämpfung. Und Dämpfungen beruhen auf veralteten Stellen, wo schon Verkalkung eingetreten ist. Vernarbung, wenn Sie wollen. Sie sind ein alter Patient, Castorp. Aber wir wollen es niemandem übel nehmen, dass Sie es nicht erfuhren. Die Frühdiagnose ist schwierig. Zumal für die Herren Kollegen im Flachland. Ich will nicht mal sagen, dass wir feinere Ohren haben, obgleich ja die Spezialübung einiges ausmacht. Aber die Luft hilft uns hören, verstehen Sie? Die dünne, trockene Luft hier oben.« »Gewiss, natürlich«, sagte Hans Castorp. »Schön, Castorp, und nun hören Sie mal zu, mein Junge. Ich will nun mal mehrere goldene Worte sprechen. Wenn es weiter nichts wäre mit Ihnen, verstehen Sie, und es bei den Dämpfungen und Narben an Ihrem Aeolus-Schlauch da drinnen und mit den kalkigen Fremdkörpern darin sein Bewenden hätte, so würde ich Sie zu Ihren Laren und Penaten schicken und mich auch keinen Deut mehr weiter um Sie kümmern, verstehen Sie wohl. Wie aber die Dinge liegen und weiterhin noch der Befund ist und wo Sie nun einmal hier bei uns sind, so lohnt es die Heimreise nicht, Hans Castorp. In Kurzem müssten Sie doch wieder antreten. Hans Castorp fühlte aufs Neue sein Blut zum Herzen strömen, und Joachim stand immer noch die Hände an hinteren Knöpfen und hatte die Augen niedergeschlagen. »Denn außer den Dämpfungen«, sagte der Hofrat, »haben Sie da links oben auch eine Rauigkeit, die beinahe schon ein Geräusch ist und zweifellos von einer frischen Stelle kommt. Ich will noch nicht von einem Erweichungsherd reden, aber es ist bestimmt eine feuchte Stelle. Und wenn Sie es da unten so weitertreiben, mein Lieber, so geht Ihnen, was hast du, was kannst du, der ganze Lungenlappen zum Teufel.« Hans Castorp stand ohne Regung, um seinen Mund zuckte es sonderbar, und deutlich konnte man sein Herz gegen die Rippen pulsieren sehen. Er blickte zu Joachim hinüber, dessen Augen er nicht fand, und dann wieder in des Hofrats Gesicht mit den blauen Backen, den ebenfalls blauen Quellaugen und dem einseitig geschürzten Schnurrbärtchen. »Als objektive Bestätigung«, fuhr Behrens fort, »haben wir dann noch Ihre Temperatur. 37,6, 10 Uhr früh. Das entspricht so ziemlich den akustischen Wahrnehmungen.« »Ich dachte nur«, sagte Hans Castorp, »das Fieber käme von meinem Katarrh.« »Und der Katarrh«, versetzte der Hofrat, »wovon kommt der?« »Lassen Sie sich mal was erzählen, Castorp, und passen Sie auf. Sie verfügen ja über hinlänglich zahlreiche Hirnwindungen, soviel ich weiß. Also die Luft hier bei uns, die ist gut gegen die Krankheit, meinen Sie, nicht wahr? Und das ist auch so. Aber sie ist auch gut für die Krankheit, verstehen Sie mich? Sie fördert sie erst einmal, sie revolutioniert den Körper, sie bringt die latente Krankheit zum Ausbruch. Und so ein Ausbruch, nichts für ungut, ist Ihr Katarrh. Ich weiß nicht, ob Sie schon unten im Tieflande febril gewesen sind, aber hier oben sind Sie es jedenfalls gleich am ersten Tage geworden. Und nicht erst durch Ihren Katarrh, um meine Meinung zu sagen.« »Ja«, sagte Hans Castorp, »ja, das glaube ich wirklich auch.« »Sofort waren Sie wahrscheinlich beschwipst«, bekräftigte der Hofrat. »Das sind die löslichen Gifte, die von den Bakterien erzeugt werden. Die wirken berauschend auf das Zentralnervensystem, verstehen Sie. Und dann kriegt man heitere Bäckchen. Sie gehen nun erstmal in die Klappe, Castorp. Wir müssen sehen, ob wir Sie durch ein paar Wochen Bettruhe nüchtern kriegen. Das Weitere kann nachher kommen. Wir nehmen eine schöne Innenansicht von Ihnen auf. Es wird Ihnen Spaß machen, so Einblick zu gewinnen in Ihre eigene Person. Das sage ich Ihnen aber gleich, ein Fall wie Ihrer heilt nicht von heute bis übermorgen. Reklameerfolge und Wunderkuren sind dabei nicht aufzuweisen. Es kam mir doch gleich so vor, als ob Sie ein besserer Patient sein würden, mit mehr Talent zum Kranksein, als der Brigadegeneral da, der immer gleich weg will, wenn er mal ein paar Striche weniger hat. Als ob stillgelegen nicht ein ebenso gutes Kommando wäre wie stillgestanden. Ruhe ist die erste Bürgerpflicht. Und Ungeduld schadet bloß, dass Sie mich also nicht enttäuschen, Castorp. Und meine Menschenkenntnis nicht lügen strafen, bitte ich mir aus. Und nun marsch in die Remise mit Ihnen.« Damit schloss Hofrat Behrens die Unterredung und setzte sich an den Schreibtisch, um als Mann von vielen Geschäften die Pause bis zur nächsten Untersuchung mit schriftlicher Arbeit auszufüllen. Dr. Krokowski aber erhob sich von seinem Platze, schritt auf Hans Castorp zu und den Kopf schräg zurückgelegt, eine Hand auf der Schulter des jungen Mannes und kernig lächelnd, so daß in seinem Barte die gelblichen Zähne sichtbar wurden, schüttelte er ihm herzhaft die rechte. Hier steht eine Erscheinung bevor, über die der Erzähler sich selbst zu wundern gut tut, damit nicht der Leser auf eigene Hand sich allzu sehr darüber wundere. Während nämlich unser Rechenschaftsbericht über die ersten drei Wochen von Hans Castorps Aufenthalt bei denen hier oben, 21 Hochsommertage, auf die sich menschlicher Voraussicht nach dieser Aufenthalt überhaupt hatte beschränken sollen, Räume und Zeitmengen verschlungen hat, deren Ausdehnung unseren eigenen halb eingestandenen Erwartungen nur zu sehr entspricht, wird die Bewältigung der nächsten drei Wochen seines Besuches an diesem Orte kaum so viele Zeilen, ja Worte und Augenblicke erfordern, als jener Seiten, Bogen, Stunden und Tagewerke gekostet hat. Im Nu, das sehen wir kommen, werden diese 3 Wochen hinter uns gebracht und beigesetzt sein. Dies also könnte Wunder nehmen. Und doch ist es in der Ordnung und entspricht den Gesetzen des Erzählens und Zuhörens. Denn in der Ordnung ist es, und diesen Gesetzen entspricht es, dass uns die Zeit genauso lang oder kurz wird, für unser Erlebnis sich genau ebenso breit macht oder zusammenschrumpft, wie dem auf so unerwartete Art vom Schicksal mit Beschlag belegten Helden unserer Geschichte, dem jungen Hans Castorp. Und es mag nützlich sein, den Leser in Ansehung des Zeitgeheimnisses auf noch ganz andere Wunder und Phänomene als das hier Auffallende vorzubereiten, die uns in seiner Gesellschaft zustoßen werden. Für jetzt genügt es, dass jedermann sich erinnert, wie rasch eine Reihe, ja eine lange Reihe von Tagen vergeht, die man als Kranker im Bette verbringt. Es ist immer derselbe Tag, der sich wiederholt. Aber da es immer derselbe ist, so ist es im Grunde wenig korrekt, von Wiederholung zu sprechen. Es sollte von Einerleiheit, von einem stehenden Jetzt oder von der Ewigkeit die Rede sein. Man bringt dir die Mittagssuppe, wie man sie dir gestern brachte und sie dir morgen bringen wird. Und in demselben Augenblick weht es dich an, du weißt nicht wie und woher, dir schwindelt, indes du die Suppe kommen siehst, die Zeitformen verschwimmen dir, rinnen ineinander, und was sich als wahre Form des Seins dir enthüllt, ist eine ausdehnungslose Gegenwart, in welcher man dir ewig die Suppe bringt. Mit Bezug auf die Ewigkeit aber von Langeweile zu sprechen, wäre sehr paradox, und Paradoxe wollen wir meiden, besonders im Zusammenleben mit diesem Helden. Hans Castorp also war bettlägerig seit Sonnabendnachmittag, da Hofrat Behrens, die oberste Autorität in der Welt, die uns einschließt, es so angeordnet hatte. Da lag er, sein Monogramm auf der Brusttasche seines Nachthemds, die Hände hinter dem Kopf gefaltet, in seinem reinlichen weißen Bett, dem Totenbett der Amerikanerin und wahrscheinlich noch mancher anderen Person, und blickte mit einfachen, vom Schnupfen getrübten blauen Augen zur Zimmerdecke empor, die Sonderbarkeit seiner Lebenslage betrachtend. Dabei ist nicht anzunehmen, dass seine Augen ohne Schnupfen klar, hell und unzweideutig geblickt hätten, denn so sah es in seinem Inneren, wie einfach dieses auch sein mochte, nicht aus, sondern in der Tat sehr trübe, verworren, undeutlich, halb aufrichtig und zweifelhaft. Bald erschütterte, wie er so dalag, ein tolles, tief aufsteigendes Triumphgelächter von innen her seine Brust, und sein Herz stockte und schmerzte von einer nie gekannten, ausschweifenden Freude und Hoffnung. Bald wieder erblaßte er vor Schrecken und Bangen, und es waren die Schläge des Gewissens selbst, mit denen sein Herz in raschem, fliehendem Takt gegen die Rippen pochte. Joachim ließ ihn am ersten Tage ganz in Ruhe und vermied jede Erörterung. Schonend trat er ein paar Mal ins Krankenzimmer, nickte dem Liegenden zu und fragte der guten Form wegen, ob ihm was abgehe. Übrigens fiel es ihm umso leichter, Hans Castorps Scheu vor einer Auseinandersetzung zu erkennen und zu achten, als er sie teilte und sich nach seiner Auffassung sogar in einer peinlicheren Lage befand als dieser. Aber am Sonntagvormittag, nach seiner Rückkehr von dem wie früher allein zurückgelegten Morgenspaziergang, verschob er es trotzdem nicht länger, das nun unmittelbar Notwendigste mit seinem Vetter zu beraten. Er stellte sich an dessen Bett und sagte aufseufzend, »Ja, es hilft alles nichts, es müssen nun Schritte geschehen. Sie erwarten dich ja zu Hause.« »Noch nicht«, antwortete Hans Castorp. »Nein, aber in den nächsten Tagen, Mittwoch oder Donnerstag.« »Ach«, sagte Hans Castorp, »Sie erwarten mich überhaupt nicht so genau auf den Tag. Die haben anderes zu tun, als auf mich zu warten und die Tage zu zählen, bis ich wiederkomme. Wenn ich komme, so bin ich da. Und Onkel Tienappel sagt, da bist du ja auch wieder. Und Onkel James sagt, na, war's schön. Und wenn ich nicht komme, so dauert es lange, bis es ihnen auffällt. Da kannst du sicher sein. Selbstverständlich müsste man sie mit der Zeit benachrichtigen. Du kannst dir denken, sagte Joachim und seufzte wieder, wie unangenehm mir die Sache ist. Was soll denn jetzt werden? Natürlich fühle ich mich doch sozusagen verantwortlich. Du kommst hier herauf, um mich zu besuchen, und ich führe dich ein hier oben, und nun sitzt du fest. Und niemand weiß, wann du wieder loskommst und deine Stelle antreten kannst. Du musst einsehen, dass mir das im höchsten Grade peinlich ist. Erlaube mir, sagte Hans Castorp, immer die Hände unter dem Kopf. Was machst denn du dir für Kopfzerbrechen? Das ist doch Unsinn. Bin ich heraufgekommen, um dich zu besuchen? Auch, aber in erster Linie doch schließlich, um mich zu erholen. Auf Vorschrift von Heidekind. Na, und nun zeigt sich eben, dass ich erholungsbedürftiger bin, als er und wir alle uns haben träumen lassen. Ich bin ja wohl nicht der Erste, der glaubte, hier eine Stippvisite zu machen und für den es dann anders kam. Denke doch nur zum Beispiel an Touledeus zweiten Sohn und wie es den hier denn doch noch ganz anders getroffen hat. Ich weiß nicht, ob er noch lebt, vielleicht haben sie ihn abgeholt während einer Mahlzeit. Dass ich etwas krank bin, ist mir ja eine Überraschung. Ich muss mich erst da reinfinden, mich hier als Patient und richtig als einer von euch zu fühlen, statt wie bisher nur als Gast. Und dann überrascht es mich doch auch wieder fast gar nicht. Denn so recht prachtvoll instant habe ich mich eigentlich niemals gefühlt. Und wenn ich denke, wie früh meine beiden Eltern gestorben sind, woher sollte die Pracht denn schließlich auch kommen? Dass du einen kleinen Knacks hast, nicht wahr? Wenn er nun auch so gut wie kuriert ist, darüber machen wir uns ja alle nichts vor. Und also kann es ja sein, dass es ein bisschen in unserer Familie liegt. Behrens wenigstens machte so eine Bemerkung. Jedenfalls liege ich hier schon seit gestern und überlege mir, wie mir doch eigentlich immer zumute war und wie ich mich zu dem Ganzen verhielt, zum Leben, weißt du, und seinen Anforderungen. Ein gewisser Ernst und eine gewisse Abneigung gegen robustes und lautes Wesen lag immer in meiner Natur. Wir sprachen noch neulich davon, und dass ich manchmal fast Lust gehabt hätte, geistlich zu werden, aus Interesse für traurige und erbauliche Dinge. So ein schwarzes Tuch, weißt du, mit einem silbernen Kreuz drauf oder R.I.P. Requiescat in pace. Das ist eigentlich das schönste Wort und mir viel sympathischer als »Hoch soll er leben«, was doch mehr ein Radau ist. Das alles, denke ich mir, kommt wohl daher, dass ich selbst einen Knacks habe und mich von Anfang an auf die Krankheit verstehe. Es zeigt sich bei dieser Gelegenheit. Aber wenn es sich nun doch so verhält, so kann ich ja von Glück sagen, dass ich heraufgekommen bin und mich habe untersuchen lassen. Du brauchst dir nicht die geringsten Vorwürfe deswegen zu machen, denn du hast ja gehört, wenn ich es im Flachland noch eine Weile so weitergetrieben hätte, so wäre womöglich mir nichts, dir nichts, mein ganzer Lungenlappen zum Teufel gegangen. Das kann man nicht wissen, sagte Joachim. Das ist es ja eben, dass man das gar nicht wissen kann. Du sollst ja früher schon Stellen gehabt haben, um die sich niemand gekümmert hat und die ganz von selbst verheilt sind, so dass du jetzt nur noch ein paar gleichgültige Dämpfungen davon hast. So wäre es möglicherweise auch mit der feuchten Stelle gegangen, die du jetzt haben sollst, wenn du nicht zufällig zu mir heraufgekommen wärst. Man kann es nicht wissen. Nein, wissen kann man gar nichts, antwortete Hans Castorp. Und darum hat man kein Recht, das Ärgerlichste in Ansatz zu bringen, zum Beispiel auch was die Dauer meines Kuraufenthaltes betrifft. Du sagst, niemand weiß, wann ich loskomme und auf der Werft eintreten kann, aber du sagst es im pessimistischen Sinn, und das finde ich voreilig, da man es ja eben nicht wissen kann. Behrens hat keinen Termin genannt. Er ist ein besonnener Mann und spielt nicht den Wahrsager. Es hat ja auch die Durchleuchtung und fotografische Aufnahme noch gar nicht stattgefunden, die erst den Sachverhalt objektiv klarstellen wird. Und wer weiß, ob da etwas Nennenswertes zutage kommt. Und ob ich nicht vorher schon fieberfrei bin und euch Adieu sagen kann. Ich bin dafür, dass wir uns nicht vor der Zeit aufspielen und denen zu Hause nicht gleich die größten Räubergeschichten erzählen. Es genügt, wenn wir nächstens mal schreiben. Ich kann selbst schreiben mit der Füllfeder hier, wenn ich mich etwas aufsetze, dass ich stark erkältet und febril und bettlägerig bin und vorderhand noch nicht reisen kann. Das Weitere findet sich. Gut, so können wir es vorläufig machen. Dann können wir ja auch mit dem anderen noch etwas zuwarten. Mit welchem anderen? Sei nicht so gedankenlos, Du bist doch nur auf 3 Wochen eingerichtet mit deinem Kajütenkoffer. Du brauchst Wäsche, Unter- und Oberwäsche und Winterkleider und brauchst mehr Schuhzeug. Schließlich auch Geld musst du dir kommen lassen. Wenn, sagte Hans Castorp, wenn ich das alles brauche. Gut, warten wir es ab. Aber wir sollten... Nein, sagte Joachim und ging in Bewegung durchs Zimmer. Wir sollten uns keine Illusionen machen. Ich bin zu lange hier, um nicht Bescheid zu wissen. Wenn Behrens sagt, dass da eine raue Stelle ist, beinahe ein Geräusch. Aber selbstverständlich, wir können ja zusehen. Dabei blieb es für diesmal. Und vorderhand traten die 8- und 14-tägigen Abwandlungen des Normaltages in ihre Rechte. Auch in seiner gegenwärtigen Lage hatte Hans Castorp Teil daran, wo nicht durch unmittelbaren Mitgenuss, so durch Berichte, die Joachim abstattete, wenn er ihn besuchte und sich für eine Viertelstunde auf seine Bettkante setzte. Das Teebrett, worauf man ihm am Sonntagmorgen sein Frühstück brachte, war mit einem Blumenväschen geschmückt und man hatte nicht versäumt, ihm von dem Feingebäck zu schicken, das heute im Saale gereicht wurde. Später wurde es drunten im Garten und auf der Terrasse lebendig und mit Trara und Klarinettengenäsel setzte das 14-tägige Sonntagskonzert ein, zu dem Joachim sich bei seinem Vetter einfand. Er nahm die Darbietung bei offener Balkontür draußen in der Loge entgegen, während Hans Castorp von seinem Bette aus, halb sitzend, den Kopf auf die Seite gelegt und liebevoll andächtig verschwimmenden Blickes den heraufdrängenden Harmonien lauschte, nicht ohne innerlich achselzuckend der Reedereien Settembrinis von der politischen Verdächtigkeit der Musik zu gedenken. Im Übrigen, wie wir sagten, ließ er sich von Joachim über die Erscheinungen und Veranstaltungen dieser Tage Bericht erstatten. Und am Montag verlangte er, von Dr. Krokowskis Konferenz zu hören, als Joachim davon zurückkehrte und bevor er in die Mittagsliegekur ging, bei ihm vorsprach. Joachim zeigte sich mundfaul und abgeneigt, über den Vortrag zu berichten, wie ja auch von dem vorigen weiter nicht zwischen den beiden die Rede gewesen war. Aber Hans Castorp bestand darauf, Einzelheiten zu hören. »Ich liege hier und zahle den vollen Preis«, sagte er, »ich will auch etwas haben von dem, was geboten wird.« »Und Krokowski hat also wieder von Liebe gesprochen?«, fragte er und schnitt ein Gesicht bei dem Wort. »Selbstredend«, sagte Joachim, »wovon denn sonst? Es ist ja nun einmal sein Thema.« »Was sagte er denn heute davon?« »Och, nichts Besonderes. Du weißt ja selbst vom vorigen Mal, wie er sich ausdrückt.« »Aber was gab er denn Neues zum Besten?« »Nichts weiter Neues.« »Ja, es war die reine Chemie, was er heute verzapfte«, ließ Joachim sich widerstrebend herbei zu berichten. »Es handele sich dabei um eine Art von Vergiftung, von Selbstvergiftung des Organismus«, habe Dr. Krokowski gesagt, »die so entstehe, dass ein noch unbekannter, im Körper verbreiteter Stoff Zersetzung erfahre. Und die Produkte dieser Zersetzung wirkten berauschend auf gewisse Rückenmarkszentren ein. Nicht anders, als wie es sich bei der gewohnheitsmäßigen Einführung von fremden Giftstoffen, Morphin oder Kokain, verhalte.« »Und dann kriegt man heitere Bäckchen«, sagte Hans Castorp. »Sieh an, das ist ja hörenswert, was der nicht alles weiß. Er hat es mit Löffeln gegessen. Warte nur, eines Tages entdeckt er dir noch den unbekannten Stoff, der im ganzen Körper verbreitet ist, und stellt die löslichen Gifte her, die berauschend aufs Zentrum wirken. Dann kann er die Leute auf eine besondere Weise beschwipsen. Vielleicht war man früher schon einmal so weit. Wenn man ihn hört, so könnte man denken, dass etwas Wahres ist an den Geschichten von Liebestränken und solchem Zeug, wovon in den Sagenbüchern die Rede ist. Gehst du schon?« »Ja«, sagte Joachim, »ich muss unbedingt noch etwas liegen. Ich habe ansteigende Kurve. Seit gestern. Die Sache mit dir hat mir doch etwas zugesetzt.« Das war der Sonntag, der Montag. Aus Abend und Morgen wurde der dritte Tag von Hans Castorps Aufenthalt in der Remise ein Wochentag ohne Auszeichnung, der Dienstag. Es war aber der Tag seiner Ankunft hier oben. Er war nun rund 3 Wochen an diesem Ort. Und so trieb es ihn doch, den Brief nach Hause zu schreiben und seine Onkel wenigstens obenhin und für den Augenblick über den Stand der Dinge zu unterrichten. Sein Plumeau im Rücken schrieb er auf einem Briefbogen der Anstalt, dass seine Abreise von hier sich planwidrig verzögere, er liege mit einer fiebrigen Erkältung, die von Hofrat Behrens übergewissenhaft, wie er wohl sei, offenbar nicht ganz auf die leichte Achsel genommen werde, da er sie mit seiner des Schreibers Konstitution überhaupt in Zusammenhang bringe. Denn gleich bei der ersten Bekanntschaft habe der dirigierende Arzt ihn stark anämisch gefunden, und alles in allem scheine es, als ob maßgeblicherseits die von ihm, Hans Castorp, zu seiner Erholung angesetzte Frist nicht für recht ausreichend erachtet werde. Weiteres ehe tunlichst. So ist es gut, dachte Hans Castorp. Da ist kein Wort zu viel, und doch hält es auf jeden Fall eine Weile vor. Der Brief wurde dem Hausdiener übergeben, der ihn unter Vermeidung des Umweges über den Kasten unmittelbar zum nächsten fahrplanmäßigen Zug beförderte.